Schönen guten Morgen, hier ist Radio Herford. Wir haben es 6:10. Ich kriege ja schon seit einiger Zeit kein Taschengeld mehr, Sie wahrscheinlich auch nicht. Aber was wir ja alle noch gut in Erinnerung haben, es ist eigentlich immer ziemlich knapp. Umso schöner finden wir es dann natürlich, wenn sich dann trotzdem Schüler was einfallen lassen, um zu spenden. So wie zum Beispiel Fabian Hagenau von der Hauptschule Bünde bei einer Schülersprecherversammlung in Flotow. Dadurch sind wir eben auf die Aktion Weihnachtsverkauf im Schulkiosk gekommen, wo Schüler auf freiwilliger Basis Kuchen der Schule spenden konnten, welche wir dann zum billigen Preis an die Schüler weiterverkauft haben und den Gewinn daraus eben spenden wollten. Und die nächste grandiose Idee, die hatte dann Schüler Erik Ollmann. Ich höre halt jeden Morgen Radio Herford und da habe ich auch mit der Aktion Lichtblicke das mitbekommen und das habe ich einfach, weil die Aktion meines Erachtens sehr gut ist, weil sie auch halt Menschen hier im Kreis hilft und so. Und dann habe ich halt das zur Vorsprache gebracht und dann wurde das halt so genommen und jetzt spenden wir halt. Tja, da sagen wir doch ganz freundlich Dankeschön für 430,70 € von der Hauptschule Bünde für die Aktion Lichtblicke. Dafür gibt's natürlich auch den Wunschhit, die Toten Hosen, Tage wie diese. Ich warte seit Wochen